Sie sollte aus Ostpreußen, von einem Bauernhof während des vorigen Kriegs, in dem ihr Mann gefallen war, nach Berlin gekommen sein, wohnte in Neubabelsberg, war Näherin. Es hieß, sie gebe sich auch mit Kartenkünsten und Wahrsagerei ab. Ihr blendender Blick hatte sich ihm zugewandt, als er in die Tür trat. Sie als Einzige erkannte ihn gleich, während die anderen ihn fast mit Entsetzen anstarrten, denn er glich mit den weit abstehenden Ohren, dem wirren Haar, den schwarzen Augenhöhlen einer Erscheinung. Die Unterhaltung war verstummt. Es dauerte eine Weile, bis Kuckow auf ihn zutrat, ihn zu einem Sessel führte, in den er sich fallen ließ. »Den Sender habe er nicht mehr hier«, sagte Kuckow, »der sei bei Graudenz am Alexanderplatz.« Goppi fragte sich, warum er nicht gleich zu Graudenz fahre und von dort aus das Notsignal sende. Doch er konnte sich nicht rühren. Er brauchte nur Anna Kraus anzusehen, um zu wissen, dass das Unheimliche auch hier war. Das sich nun fortsetzende Gespräch aber lullte ihn ein. Wie der Schmerz immer noch im Leib bohrte, so gab es auch noch einen Impuls, der ihn aus diesem Rieseln und Versickern reißen wollte. Doch stärker war die Mattheit, die ihn schon auf dem langen Lauf die Kaiserallee hinab zur Wilhelmshöher Straße befallen und der er sich mit letzter Anspannung widersetzt hatte. Von Brockdorf zu Kuckow waren es nur ein paar Schritte gewesen. Sie wohnte im Haus nebenan. Dort saß Hößler noch auf dem Bett und verschloss den kleinen, schweren Koffer mit dem einfachen, sinnreichen Mechanismus. Jeden Knopf, jeden Schalter sah er vor sich. Da die Glimmlampen, der Abstimmungshebel, die leichte Taste. Dort die Fassungen für Antenne und Erdung. Der Quarzoszillator, die Oktanröhren. Und es war ihm, als stelle er schon die Frequenz ein. Da war er aber schon wieder in seiner Ohnmacht. Nein, für den Expressionismus sei er nie gewesen, hörte er Kuckow sagen. Für ihn stehe die Kunst mitten in der Wirklichkeit. Das Reich der Kunst sei nicht die Seele, sondern die Klarheit der Erkenntnis. Die Kunst habe die Aufgabe, die Lebensvorgänge, die von den Wissenschaften nur unvollkommen erfasst werden könnten, in der Gestaltung deutlich zu machen. Ein Gewirr von Einwänden. Dann unterschied er wieder Kuckows Stimme. Der exakte Psychologe sei nicht der Wissenschaftler, sondern der Künstler. Ein Künstler allerdings, der es verstehe, seine Erfahrungen mit der Außenwelt in Zusammenhang zu stellen. Das klang überzeugend. Dennoch störte ihn im Halbschlaf die Vermutung, dass alles falsch sei. Kuckow, den breiten Oberkörper vorgeneigt, das großflächige Gesicht mit den übergroßen dunklen Augen, der Wahrsagerin zugewandt, schien sich wie in einem Bann zu befinden. Allerdings, sagte er, sei es uns noch nicht geglückt, den Widerspruch zwischen Kunst und Politik zu lösen. Und Majakowskis Frage habe uns bedrängt, ob wir unserem Gesang nicht den Fuß auf die Kehle setzen müssten. Oder Schottmüller, zwischen Elisabeth und Kurt Schumacher sitzend, beide an den Händen haltend, rief mit ihrer hohen, brüchigen Stimme, dass sie solche Zweifel nicht verstehe. Sei doch gerade bei ihm die politische Handlung untrennbar von der künstlerischen Einsicht, und sie wären nicht hier, wenn nicht der Kampf der Intelligenz gegen die Zerstörung des Denkens sie vereine. Ihr schmaler Hals ragte aus dem mit schwerem Schmuck behängten Kleid, ihre Stirn leuchtete zwischen den zarten Strichen der Augenbrauen und dem in der Mitte gescheitelten rötlichen Haar, und Kuckow wiegte den Kopf hin und her. »Kein Handelnder sei er«, sagte er. »Nicht durch den Willen, die Tat, lebe er, sondern durch das Auge, das Schauen. Er trage an einer Herkunft, die ihn hindere, einzugreifen. Dies fühle ihn mit einer Dumpfheit, einem Gefühl tiefster Unzulänglichkeit.« »Und das sagst du?« entgegnete Mildred, Harnacks Frau, mit kaum merkbarem englischem Sprachklang. »Der du den Aufruf geschrieben hast an die Arbeiter und Intellektuellen, nicht gegen Russland zu kämpfen?« »Dass wir aus dem Bürgertum kommen«, sagte Harnack, »dafür sind wir nicht verantwortlich. Wonach gefragt wird, ist nur, ob wir an dessen Wertvorstellungen festhalten oder uns von dem gelöst haben, was Stillstand bedeutet. Vieles von dem, was wir besitzen, stammt von dort her. Gelehrter war mein Vater, bürgerlicher Gelehrter, aber keiner, der sich den Obrigkeiten beugte. Die Kultur, die er mir nahebrachte, war eine bürgerliche. An mir lag es dann, diese Kultur mit einer anderen Kultur, der Kultur der Arbeiterklasse, zu verbinden. Zur Rechtswissenschaft kam ich, als ich noch zu Hause wohnte, neben dem bürgerlichen Vater, der bürgerlichen Mutter, umgeben von Literatur, Musik. Dass ich das Studium der Nationalökonomie begann, war das Werk der Eltern nicht mehr, es war das Werk der Zeit, in der ich lebte. Zum Marxismus führten mich meine Forschungen. Ihr humanistischer Grund war in frühester Jugend gelegt worden, im Kreis der bürgerlichen Traditionen. Dies zu leugnen, hieße mich selbst zu leugnen. »Fabrikant war dein Vater«, sagte er zu Kuckhoff. Kein Großindustrieller, keiner, der sich den Anforderungen des Monopolkapitals anzupassen vermochte. Einziges, behütetes Kind warst du, schriebst Gedichte, Dramen, fingst sehr jung an zu studieren, Medizin, Juristerei, Volkswirtschaft, Philologie, schließlich, wie so oft als Ergebnis, Philosophie, und das reichte dir auch nicht. Und so weiter, sagte Kuckhoff. Italien, Rom, vor dem Ersten Weltkrieg. Das große Erlebnis, die Kunst, das Theater, es hat nichts genutzt. Ich habe es immer als Vermessenheit empfunden, mich mit diesen Produkten einer Elite abzugeben. Was hättest du sonst tun können, sagte Harnack. Und Gutorf, was wäre er ohne sein Wissen? Er sprach jetzt Gutorf an, der zusammengesunken, mit abgezehrtem Gesicht im Polster des Stuhls aus Stahlrohr saß. Du hast als erster von uns mit der politischen Arbeit begonnen und am meisten dafür zahlen müssen. Woher kamst du? Aus dem Spätbürgertum? Vater, Universitätsprofessor, Katholik. Wollte einen Priester aus dir machen. Warst kaum 20, als du von zu Hause weggingst. Weiß nicht, ob du deinen Beitritt in die Partei damals als Bruch zu deiner Herkunft gesehen hast, aber deine Fähigkeit, die Erkenntnisse zu verschaffen, war begünstigt worden durch das Heim voller Gelehrsamkeit. Dort in Gent, durch die Stadt voller Geschichte. Brauchtest nicht zu suchen nach Büchern, Kunstwerken, Musik. Ein kurzer, direkter Weg führte dich zur Literaturwissenschaft, zu allen europäischen Sprachen, deren Dialekten und Frühformen sogar. Und zudem zum Hebräischen, Arabischen, Persischen, Chinesischen. Viel davon, sagte Gutorf leise, habe er im Zuchthaus gelernt. Was hat dich aufrecht gehalten während der 5 Jahre, fragte Harnack, wenn nicht die geistigen Tätigkeiten? Was für einen Sinn hätte dort das Einüben orientalischer Sprachen gehabt, wenn nicht, um das Gehirn nicht abstumpfen zu lassen? Wer von uns, murmelte Coppi, hat denn je unterschieden zwischen der Herkunft aus dem Bürgertum oder aus der Arbeiterklasse? Wir haben uns geholt, was wir brauchten, haben uns zusammengefunden nach unserer Überzeugung. Ihr wart höchstens geeigneter, euch für das Zustandekommen einer Volksfront einzusetzen, weil ihr die Argumente der Bürgerlichen besser kennt als wir. In diesem Zimmer sind nun die in der Überzahl, die künstlerisch, wissenschaftlich gebildet sind, insgesamt aber überwiegend die anderen, die in den Fabriken, den Werkstätten. So ist das Verhältnis. Gut, dass ihr dabei seid, Bildhauer, Schriftsteller, Philologen, Philosophen. Ihr könnt formulieren und zusammenfassen. Euch haben wir ja immer gesucht. Was hat nicht Hodan, euer Freund, für unsere Schulung getan? Anna Kraus lächelte ihm zu mit einem sonderbaren Einverständnis, als wisse sie alles über ihn, und sie ließ dabei den Kopf wackeln, wie er es in dieser Nacht schon einmal irgendwo gesehen hatte. Wackelnd wandte sich der von weißem Haar umgebene brüchige Kopf ihm zu, als Kuckhoff wieder zu sprechen begann. Immer hat die Elite in diesem Land ihr Unglück in sich getragen, weil sie alles auf sich bezog, weil sie glaubte, unersetzlich zu sein. Wo sonst, als in Deutschland, haben die Jungen sich um die Meister gedrängt, hohem zu dienen? Wo sonst, als in Deutschland, haben die Auserwählten ihre Begriffe durch Haarspaltereien in solchem Grad verdorben, dass sie nur Enttäuschungen verbreiteten? Selten nur gab es diese Verbundenheit mit denen, die kein Aufhebens von sich machten, die nur zu Hause waren in schwerer Arbeit. Die Überschätzung des sogenannten Geists hatte zu Gestaltungen geführt, an denen nur wenige sich erfreuten und die der Behebung des Elends nicht dienten. Wollten sie, die zum Kreis der Besten gehörten, fragte er, nicht einzig Recht haben voreinander, war einem jeden dort nicht mehr an der Hervorhebung seiner selbst als am Aufbau der Nation gelegen. Dieser Mangel an Übereinstimmung war der Grund, dass es in diesem Land nie eine große, mitreißende und andauernde Volksbewegung gegeben hat, dass oft durch Fehlleitung ein falscher, selbstzerstörerischer Patriotismus entstanden war, die Ansätze zum Fortschrittlichen sich jedoch immer hatten zersprengen lassen. Und dann waren nur diese Einzelnen übrig geblieben. »Und dennoch«, rief er, »sind Sie alle zu den gleichen Opfern bereit, setzen Ihr Leben aufs Spiel, wissen, was Ihre harrt angesichts eines Feinds, dessen Ruchlosigkeit auch in anderen Ländern nicht seinesgleichen hat. Welch grauenhaftes Land, das solch erbarmungslose Zusammenstöße erzwingt, das die Gewalt des Entweder-Oder zu solcher Steigerung treibt, dass sie sich nur noch über den gewöhnlichen Menschen entlädt und sie mit ihren Erschütterungen immer wieder über den Haufen wirft. Von ihnen, die unten das ihre tun, sagte er, wird nie die Rede sein. Es wird ihnen ergehen wie denen, die sie leiten. Sie werden in die Folterkammer und um das Beil kommen. Über ihre Leichname hinweg aber werden die Diskussionen weitergeführt werden, über die Demokratie, über die Unabhängigkeit, über die Befreiung des Menschen aus der Bevormundung, der Unterdrückung. Und dann waren seine Worte nur noch undeutlich zu verstehen. Gopi sagte zwischendurch weg. Kukow sprach von einem Buch. In diesen Roman, sagte er, in diesen Roman eines Deutschen habe er seine gesamten Lebenserfahrungen einbringen wollen. Und die einzige Wahrheit, die dort auf den 400 Seiten ausgesprochen werde, komme vom Knecht Barnabas. Und er sage, ah, diese großen Worte, die Verräter selber haben sie erfunden, um ihre Verrätereien dahinter zu verbergen. »Wer von Ihnen wird standhalten?« fragte Stöbe. Sie hatten die Lampe gelöscht, um das Fenster öffnen zu können, hinterm Hof gleich der Viadukt der Stadtbahn, im hohen Ziegelsteingemäuer die Torbogen zu den Magazinen, ab und zu klapperte ein verdunkelter Zug vorbei, die Luft war stickig schwül, einzelne Scheinwerfer kreisten noch durchs Gewölk. Bischof sah nah vor sich, im dunstigen Widerschein Ilses Gesicht mit den hervortretenden Wangenknochen, der scharfen Nase, dem festen Kinn. Das Haar hing ihr zerzaust über die Stirn. »Gutorf wird nichts preisgeben«, sagte Stöbe. »Nichts haben sie im Zuchthaus und im Lager aus ihm rausholen können. Und auch die Harnacks, Mildred ist die stärkere, werden nichts verraten. Bei Kukow, bei Schumacher bin ich nicht sicher. Sie sind ja nicht durch eine folgerichtige Entwicklung, sondern durch die Katastrophe zu uns gekommen. Auch ihre Frauen sind einsichtsvoller, sie haben die Männer der Partei nahegebracht. Aber auch mir geht es ja nicht darum, der Partei anzugehören. Wir tun für die Partei, was in unserer Macht steht. Es ist nur dies, dass mir etwas bei ihnen unvereinbar scheint mit den Entschlüssen, die für uns gelten. Ihre Kunst ist unseren Verpflichtungen entgegengesetzt. Sie führt ein Eigenleben, lässt sich, wenn es darauf ankommt, sich selbst zu verleugnen, nicht unterdrücken. Sie mögen noch so sehr versuchen, in der Illegalität heimisch zu werden. Plötzlich müssen sie den Forderungen, die die Kunst an sie stellt, nachgeben. »Sie glauben nicht«, sagte Bischof, »dass die berufliche Zugehörigkeit den Grad der Festigkeit bestimme, mit der das Dasein im Untergrund zu ertragen sei. Und hier unterscheiden zu wollen, das widerspreche dem Grundsatz der gleichen Ansprüche und der gleichen Verantwortung aller.« »Sie meine nicht«, sagte Stöbe, »dass sie am Willen der Künstler zweifle, sich zur Verfügung zu stellen. Sie bekundeten sogar mehr als andere ihre Hingabe, und doch sei es ihr in ihrer Gegenwart nicht geheuer, weil sie den Eindruck nicht loswerde, dass sie ihre Absichten immer nur wie Vorschläge anböten, die gedreht und gewendet werden müssten und jederzeit verworfen werden könnten, im Gegensatz zu dem, was die Partei bestimme. So würden sie in ihrer Handlungsweise einer Einsamkeit ausgeliefert, in der ihnen vielleicht der Sinn für die gesamte Tätigkeit verloren gehen könne. »Sie sind gefährdeter als wir«, sagte sie. »Und deshalb können sie auch uns gefährlich werden, indem sie ihren Zwiespalt in die Situation einbeziehen, in der es nicht die geringsten Bedenken geben darf. Aber noch einmal wolle sie ihre Worte in Frage stellen. Schumacher, dessen Kunst längst als entartet erklärt und über den das Arbeitsverbot verhängt worden war, habe nie daran gedacht, auszuwandern, sondern sei geblieben, um hier zu kämpfen. Und Kukow, sei keiner Versuchung gefolgt, Theaterstücke oder Filme für das Regime zu schreiben. In dieser Hinsicht hätten die Künstler es schwerer als andere, weil ihr Beruf untrennbar sei von ihrem Leben und in alle Bedrohungen mit hineingerissen werde. »Und länger als Sie bin ich auch nicht dabei«, sagte sie. »Kaum 10 Jahre. Was ist das schon?« Sie legte ihre Hand auf Bischofs Knie. »Du hast viel früher angefangen als ich, und bin ich auch 10 Jahre jünger als du, so wusstest du doch viel eher als ich, wo du hingehörst.« »Das Alter spielt keine Rolle«, sagte Bischof. »Goppi, der ist noch jünger als du, und Heilmann ist erst 19. Viele in meiner Nähe sind etwa so alt wie ich, um die 40. Eisenblätter, Tomschick, Sieg, Kowalke, Grabowski, Husemann. Aber das kommt daher, weil wir schon vor mehr als 20 Jahren zusammenhielten. Und dann der alte Hübner, sein Sohn, seine Tochter, sein Schwiegersohn, seine Kindeskinder. 3 Generationen, sie gehören alle dazu. Und die meisten sind Arbeiter, kommen aus Arbeiterfamilien, sagte Stöbe. Sie haben von früh an die Schindereien, die Gemeinheiten am eigenen Leib erfahren und gelernt, sich zu wehren. Für sie bedeutet der Kampf nicht, dass sie Opfer bringen, sie tun, was getan werden muss. Ich möchte nicht zu denen gehören, die viel zu verlieren haben. Aus diesen großen Arbeiterfamilien, sagte Bischof, kamen immer ganze Zellen hervor. Es wurden auch immer ganze Friedhöfe draus. 10 Geschwister waren sie zu Hause bei Eisenblätter. Mit 14 wurde Charlotte Laufmädchen. 15 war sie, als ich sie in der Jugendorganisation traf. Welche Heere von jungen Menschen besaß das Proletariat? Wie dicht standen wir damals? Und wie wenige sind heute noch da? Tomschick, sagte sie, dem begegneten wir im Sportverein, war Sozialdemokrat, gehörte aber immer zu unserer Einheitsfront. Und Eisenblätter und Tomschick, sagte Stöbe, sie haben beide geschwiegen. Sie sind nur noch am Leben, weil die Folterknechte hoffen, es ließe sich noch was aus ihnen herauspressen. »Es ist aber etwas im Gang«, sagte Bischof. »Ich setze mich heute Nacht noch ab, findest mich in Grabowskis Laube in Rudow, und du solltest die Arbeit auch eine Weile unterbrechen, dich absichern, umziehen. Für dich, bei deiner Stellung, ist es verdächtig, in Neukölln zu wohnen.« »Nein, sie gehöre hierher«, sagte Stöbe, lachend. »Sie brauche diese Häuser, diese Gerüche von Ruß und Staub, diese Stimmen, diese Menschen. Wenn sie hier sei, dann falle diese schreckliche Spannung, unter der sie tagsüber im Amt stehe, von ihr ab. Sie könne nicht wohnen wie die Harnacks, wie Harro und Libertas.« Eine Weile saßen sie schweigend. Die Fassaden, die sich zu den Hofseiten vorschoben, schwitzten. Hinter dem prallen Gestein waren Wispern und Stöhnen. Wasserstreifen sickerten an den Befestigungen des Bahndamms herab. Und plötzlich verzog sich Ilses Gesicht. Im Ekel. »Manchmal glaube ich«, sagte sie, »dass wir das Ende unserer Standhaftigkeit erreicht haben. Nicht, weil wir mutlos geworden sind, sondern weil das Doppelspiel, das wir betreiben, uns fremd macht vor uns selbst. Nach den vielen Jahren genügt es nicht mehr, uns zu sagen, dass das Reich der Freiheit einmal kommen wird. Das fortwährende Provisorium macht uns alt und zittrig. Ich ertappe mich jetzt immer mehr dabei, wie ich mich selbst beobachte. Ich sehe mich als den Außenstehenden, zu dem ich geworden bin. Ich bin nicht unvorsichtig. Ich weiß, wozu ich dies alles tue. Aber wenn Schelia mir die Nachrichten bringt, die ich dann Harnack zum Verschlüsseln weitergebe, dann muss ich mich fragen, wie lange noch? Und wenn ich dann Libertas begegne, in ihrer Kulturfilmzentrale, im Propagandaministerium, und ihr schrilles Lachen höre, spüre ich, dass auch sie zerrissen wird. Und selbst Harros Mut ist nur noch Aufschneiderei, wenn er da umherschreitet mit seinen Ordensbändern zwischen den Offizieren. »Du solltest Urlaub nehmen«, sagte Bischof. »Oft bin ich mir jetzt zuwider«, sagte Stöbe. »Auf diesen Banketten, in dieser Gala der Bevorzugten, es zerrt an meinen Nerven, dass ich Reisegenehmigungen habe, in die Schweiz könnte.« Bischof wusste, was Ilse meinte. Sie war immer unauffällig, geistesgegenwärtig gewesen, elegant konnte sie sein, aber auf zurückhaltende Art. Ohne ihre Umsicht wäre sie nicht als 20-Jährige schon Sekretärin von Theodor Wolff geworden, am Berliner Tageblatt, Ohne ihre Beherrschtheit hätte sie nicht seit 5 Jahren alle diese Auskünfte über Geheimverhandlungen, Regierungspläne, Abkommen zwischen den Achsenmächten und vorigen Juni das Datum des Angriffs auf die Sowjetunion übermitteln können. »Du weißt«, sagte Stöbe, »wie Harnack und Gutdorf in der letzten Zeit mit Schulze-Boysen aneinander geraten, weil er zu viel von Revolution redet. Wie sollte es hier zwischen diesen Kuschern zur Revolution kommen können? Dieses Land muss erst zerschlagen, völlig zerschlagen werden. Nur mit Gewalt lassen sie sich hier etwas Neues beibringen. Sie müssen zur Veränderung ihres Lebens gezwungen werden, und da vermögen auch unsere Kader nichts ohne die Rote Armee.« »Ich denke noch an Schumacher und Kukow«, sagte Bischof. »Was sie schreiben in ihren Aufrufen ist unschätzbar.« »Für Kreise der Intellektuellen«, sagte Stöbe. »Sie können Verbündete heranziehen. Uns können sie nur wenig geben.« »Und was hat bei ihnen dieses Medium zu suchen? Beweist ihr Hang zur Hellseherei nicht, dass sie längst nicht mehr weiter wissen?« »Bischof, wollt ihr nicht zustimmen?« »Auch wenn wir uns fragen, wie sie sich verhalten werden, wenn wir alle auffliegen sollten«, sagte sie, »dürfen wir doch nicht vergessen, dass sie sich auf unsere Seite gestellt haben.« »Haben sie das?« sagte Stöbe. »Sie kämpfen gegen den Faschismus, wie wir, aber würden sie sich zurechtfinden in einer Gesellschaft, wie wir sie wollen? Ist es in den Volksfronten nicht immer so gegangen, dass wir früher oder später wieder für uns allein standen, denen gegenüber, die sich dann doch weigerten, ihre Privilegien abzugeben?« »Irgendwo müssen wir anfangen«, sagte Bischof. »Wir müssen davon ausgehen, dass sich die Gegensätze überbrücken lassen. Harnack, Gutdorf, viele andere Gelehrte arbeiten dafür, und viele Bürgerliche tun es auch, manchmal ohne sich dessen bewusst zu sein. Einen weiten Schritt tun sie, indem sie sich solchen, ihnen bisher unbekannten Gefahren aussetzen. Schließlich gleicht sich dann doch alles aus. Wer zum Reden gebracht wird, dem erging es auch nicht besser als uns. Und wer dicht hält, der hat es der gemeinsamen Sache zu verdanken. Manche verlieren eben den Glauben, und es ist schlimm, sterben zu müssen, ohne zu wissen, warum. Für andere hat der Tod, vielleicht weil er jetzt so häufig um uns ist, keinen Schrecken mehr.« Und sie dachte an Grasse, den Drucker, der in seiner kleinen Werkstatt, ganz in der Nähe, an der Emserstraße, wohl dabei war, die Flugblätter abzuziehen, die Montag früh verteilt werden sollten bei Knorr, Bremse, bei Hasse und Wrede, in den brandenburgischen Motorenwerken und im AEG-Transformatorenwerk. Möglich, dass Sieg neben ihm stand und das druckfeuchte Papier las. In Detroit war er geboren, Sohn eines deutschen Mechanikers, hatte als 20-Jähriger bei Ford und Packard am Fließband gearbeitet, an der Abenduniversität Pädagogik studiert. 1928 war sie ihm zum ersten Mal in Berlin begegnet, in der Redaktion der Roten Fahne. »Ach, Siegfried Nebel, das bist du.« Sie hatte die Berichte unter diesem Namen schon eine Zeit lang gelesen. Der wusste, wie es zuging in den Produktionskesseln und wie man sich dort zu behaupten verstand. Die Hände hielt er in den Taschen der weiten Hose, ging heute in der Eisenbahneruniform ebenso unbeschwert und schlag sich herum und schob als Fahrdienstleiter Munitionszüge und Truppentransporte auf verstopfte Strecken ab. An Schulze dachte sie. In seiner Familie waren sie auch 10 Brüder und Schwestern gewesen. Aus Pommern kam er, war Funker bei der kaiserlichen Marine, dunkel, stämmig, vom Matrosenrat gleich in die neu gebildete Partei, später noch einmal in einer Funkerschule in der Sowjetunion. Der hatte Kopi angelernt, half ihm, wenn es technische Schwierigkeiten gab, bediente das andere Gerät. Fahrer war er bei der Reichspost, holte die ausgedruckten Flugblätter ab, brachte sie zu den Verteilungsstellen. Und Kowalke. Er war mit ihr am Arbeitertheater gewesen, hatte an den Texten geschrieben und als Tischler Kulissen gebaut. Kurz nach ihr war er aus Holland nach Berlin gekommen, reiste oft im Auftrag des Zentralkomitees nach Bremen, Danzig, Leipzig, dem Ruhrgebiet. Er war einer derer, die das Netz spannen, das Netz der Partei. Er hatte zusammen mit Husemann die Verbindungen hergestellt zur Gruppe um Schulze-Boysen. Hinter allem, was getan wurde, stand die Partei. Husemann, auch er, Leiter des Jugendverbands, war damals mit ihr und mit Fritz in der Agitprop-Abteilung gewesen, 33, in den Untergrund gegangen, drei Jahre später gefasst, nach Buchenwald gebracht. Ende 38 entlassen worden und sofort zur illegalen Arbeit zurückgekehrt. Und war so sanftmütig, brachte alles um sich her zur Ruhe. Es ging von seiner Stimme aus, von seinen tierhaft braunen Augen. Sogar im Lager war es ihm geglückt, ein Revier von Frieden zu schaffen oder heraufzubeschwören aus dem Sumpf. Er durfte die Bibliothek verwalten, konnte so für die Kontakte zwischen den Häftlingen sorgen. Nach seiner Freigabe war es aus mit der Bücherei, alles vorbei. Dann Hößler, hatte im Beimler-Bataillon gekämpft, war nach seiner Verwundung über Paris nach Moskau gekommen, zurückgekehrt aus der Luft hinter den deutschen Stellungen. Dieses offene, leuchtende Gesicht und die Gesichter der Hübners. Sie sah den alten Formermeister vor sich, weißer Spitzbart, borstiges, weißes Haupthaar, der hatte noch Bebel und Liebknecht gekannt, war in den letzten Dezembertagen 18 mit seinen Söhnen Max und Arthur, seiner Tochter Frieda, seinem Schwiegersohn Wesolek, der Partei beigetreten. Sicher saßen sie jetzt im Hinterzimmer des Fotogeschäfts, das Max und Frieda unterhielten. Vielleicht war auch Knöchel da, in dem Laboratorium, wo sie Ausweispapiere, Lebensmittelkarten herstellen. Sie würden da auch noch vorbei müssen, sich Karten holen. Hößler hatte dort sein erstes Quartier gefunden, ehe Brockdorff ihn bei sich aufnahm. Was für Gesichter! Sie ergriff Ilses Hände, so saßen sie einander gegenüber, in dieser ärmlichen, dunklen Stube. Vom Bahnhof her war das Anrucken eines Triebwerks zu hören, die eisernen Räder klopften immer schneller über die Schwellen. Im Zug, hinter den schwarz verklebten Scheiben, waren viele schon unterwegs zur Frühschicht. Und sie sagte, »Fritz hat meine Nachricht erhalten, dass ich im Land bin. Das wird ihm neue Kraft geben, nach 7 Jahren Zuchthaus.« Und Ilse sagte, dass sie Herrnstadt erwarte, ihren Freund aus der Sowjetunion, Sprung mit dem Fallschirm. Und sie standen auf, umarmten einander. »Lass dich nicht fassen«, sagte Bischof beim Weggehen. Und Hößler trat in das kleine Zimmer hinterm Fotoladen. Der 79-jährige Hübner saß hoch aufgerichtet auf einem Schemel an der Wand, den Zwicker auf der Nase, die schweren Hände um den Griff des Stocks gelegt, am Tisch. Unterm grünen Porzellanschirm der Lampe waren Knöchel und Wesolek mit der Anfertigung eines Passes beschäftigt. Kurz wandten sie sich Hößler zu, den Mund zu einem grüßenden, lautlosen Lachen verzogen. Max nahm dem Angekommenen den Koffer ab, beriet sich mit ihm, wohin er gebracht werden sollte. Frieda lugte aus der Dunkelkammer hervor. Ihre Söhne Johannes und Walter hatten im Vorraum und Hausflur Wache gehalten. Hößler wischte sich den Schweiß von der Stirn, strich sich durchs kurze Haar. Der alte Gussarbeiter griff hinab in einen Kasten, stellte ein paar Bierflaschen auf den Tisch, verblieb dann reglos an seinem Platz. Die am Tisch ließen sich nicht stören, und Max schob Hößler zur schmalen Bank, dass er sich darauf ausstrecke. Und Erika Brockdorff, die Hößler bis zur Untergrundbahn begleitet und das Kind getragen hatte, nahm die Tochter nun zu sich ins Bett. Dicht an sie gedrückt lag die Fünfjährige, ruhig atmend, selbst fand sie keinen Schlaf. Nur der Kleinen darf nichts geschehen. Sie lauschte hinein in das Sieden. Da war es mit einem Mal, als überziehe sich das Gesicht der Anna Kraus mit Gewölk. Gobi sah es, im Halbschlaf, und er hörte dabei Kuckhoff sprechen, von Uhlenspiegel jetzt, von seiner Verwunderung. Was hat denn Uhlenspiegel damit zu tun, wenn er ein anderes Leben noch wählen könne, hatte Kuckhoff gesagt. Dann würde es das Leben eines Uhlenspiegel sein, er sei einmal gefahren nach Mölln, um nach dessen Grab zu suchen, habe es aber nicht gefunden. Doch müsse dieser Schalk auf Erden gewesen sein, denn nur ein Lebender könne solche Spuren hinterlassen. »Es ist so«, sagte Kuckhoff. Uhlenspiegel, der Landmann, der hatte das Wissen eines Faust. Doch sehnte er sich nicht, wie der Doktor, immer aus sich heraus, sondern ging umher im Bestehenden, durch Leiden, Nöte und Freiheitskämpfe. Er sah etwas Gesetzmäßiges in allen Lebensphasen. Und weil es unmöglich war, ihnen auszuweichen, war es am besten, sich mit Fröhlichkeit ihnen hinzugeben. Es ging alles zu auf den Tod. Und auch dieses Endgültige wollte er nach seinem Sinn noch verändern, indem er sich durch List zum Gehilfen des Todes machte, um die Menschen fröhlich sterben zu lassen. Und da sprang Anna Kraus auf. Es musste noch vor dem Signal gewesen sein. Harnack stemmte beim Schrillen der Telefonglocke die Fäuste auf die Armlehnen des Sessels, und Oda umschlang Kurt und Elisabeth Schumacher und Gudorf zog den Kopf noch tiefer ein zwischen die Schultern, und Hößler nahm noch das Zimmer wahr mit dem Tisch im Lichtschein in der Mitte, wo die beiden Arbeitenden saßen. Er sah ihre bedachtsamen Bewegungen, die in Knöchels Auge geklemmte Lupe, das aus dem Schatten schimmernde Haar des Alten, das Glitzern auf seinen Brillengläsern, und er sah noch, wie Johannes sich an den Türpfosten lehnte und ihn anblickte, mit diesem jungen, aufmerksamen Gesicht, und Johannes dachte, wenn ich dies einmal beschreiben könnte, wenn mir das gelänge, dann müsste verständlich werden, was die hier zustande brachten. Aber jetzt gab es überhaupt nichts mehr, was zu Ende geführt werden konnte, keinen Gedanken, kein Werk, kein Leben. Alles würde zum voreiligen, sinnlosen Abbruch kommen. Und nur noch der Schrecken war da, aus dem es ihnen zurief, auf, raus, weg, weg von hier. Heilmann an Unbekannt. Versuche aus dem dichten Gewebe einiges hervorzuholen, von dem sich ablesen lässt, was uns widerfahren ist. Auch wenn ich glaubte, Einsicht zu haben in vieles, ist alles jetzt so ineinander verschlungen, dass ich nur winzige Fäden habhaft werden kann. Du an deinem Ort besitzt größeren Überblick, kannst vielleicht einmal, wenn dich meine Zeilen erreichen sollten, die Zusammenhänge deuten. Gopi ist in der Festung, in der wir uns jetzt befinden, besser zu Hause als ich, war ja schon einmal hier, ehe wir noch gemeinsam nach Herakles suchten, in unserem Lebensfries. Wir sehen uns nicht, keine Runden im Hof mehr, werden uns erst wieder treffen zu dem einen Gang, den wir noch anzutreten haben. Draußen, im Hof des Block 3, das niedrige Gebäude, Ziegelstein, vorn vier Fenster, Rundbögen, vergittert wie alles, zwei Tore zu den Räumen rechts und links von der Stätte. Am 30. August war es, frühmorgens, 1942. Das Jahr nenne ich, weil noch viel Zeit vergehen kann, ehe das, was ich schreibe, wenn überhaupt, in deinen Händen ist. Und sich die Jahre dann nicht mehr so leicht voneinander unterscheiden lassen. Sonntag war es, warm, Licht, frei alles, wie zu Ferienzeiten. War die Reichsstraße hinuntergelaufen. Du erinnerst dich an die Doppelreihe der Bäume in der Mitte, an den Stäubenplatz, die Station der Untergrundbahn Neu-Westend, rings um die Alleen, Eschen, Platanen, Ulmen, Akazien. Diese Schluchten zwischen den neuen, weißlich-gelben Häusern, diese Tiefen von duftendem Grün. Ein Stück weiter, an der Ecke der Altenburger Allee, die Sachsenplatzkneipe. Wir gingen nie dran vorüber, ohne des Ringelnatz zu gedenken, der hier bis zu seinem Tod gesessen hat. Gopi war ihm noch begegnet, der kleinen, wie aus Holz geschnitzten Figur, mit der großen, gewölbten Nase, dem vorstoßenden Kinn, torkelnd, vor sich hinmurmelnd. Wäre ich in der Stadt gewesen, als er noch lebte, ich hätte doch nicht gewagt, ihn anzusprechen, obgleich ich als Zehnjähriger schon seine Gedichte liebte. Auch einer aus dieser fantastischen Galerie des Vergangenen. Für uns ist alles jetzt Vergangenheit. Nur eine Nacht noch. Weiter. Altenburger Allee Nummer 19. Wir hatten die hohen Blöcke aufwachsen gesehen. Das Gelände zur Spandauer Chaussee stieg hier an, Sand war's, von den Spreedünen bis ins Grundwasser gingen die Ausschachtungen, mit Pfählen gestützt wurden die Keller. Wir kamen dran vorbei, auf unseren Streifzügen, nach Ruhwald, über die Golffelder, in Richtung Fürstenbrunn, Siemensstadt. Fünf Treppen rauf zum obersten Stockwerk. Vom Fenster weiter Blick hinüber nach Spandau. Vor der Helligkeit der Mansardenfenster zerfloß sie fast. Sie hatte mir gleich geöffnet, hatte hinter der Tür gestanden, gewartet. Kann dir ihr Gesicht noch nicht beschreiben. Jetzt ist sie nur wenige Schritte von mir entfernt, unerreichbar. Habe sie schreien hören, als einzige, von den anderen kein Laut. Sonst eine ungeheuerliche Stille. Früher Abend, noch krachende Türen, Gedröhnen auf den eisernen Laufgängen. Das nächste Mal, wenn die Tür geöffnet wird. Also trat ich ein, in das blendend weiße Zimmer. War außer Atem. Kam von der Hölderlinstraße. Wohnte dort immer noch, bei den Eltern. Nichts hat sich in meinem Zimmer seit unserer Zeit verändert. Nur Bücher waren hinzugekommen. Fachliteratur vor allem. Ökonomie, Geschichte, Politik. Meine Mutter hat von allem nichts gewusst. Aber der Vater, du entsinnst dich noch, wie wir uns einmal stritten. Du warst ihm verdächtig. Goppi war ihm verdächtig. Er wollte mir den Umgang mit euch verbieten. Und auf wen berief ich mich? Auf Rimbaud. Weiß nicht mehr warum. Libertas war rückwärts hineingegangen in das Leuchten. Sie trug gern diese langen, dünnen, hemdengleichen Gewänder, die den Hals viel von den Schultern der Brust bloßließen. Ich habe sie nie geküsst. Wir sind doch Moralisten geblieben. Wir hatten von der Freiheit der Sinne gesprochen, hatten geglaubt, dass der Mensch, der für die Revolution lebe, sich ihr mit Körper und Seele hingeben müsse, dass seine Empfindungen nichts unberührt lassen dürften. Und wie ergriffen wir auch immer waren, wir kamen doch nie aus dieser sonderbaren Reinheit heraus. Trotz Hölderlin, trotz Rimbaud, haben meine Regungen es nicht vermocht, über ihre Grenzen hinwegzugehen. Vielleicht bin ich ein Kind geblieben. Nein, ich habe Begehren gespürt. Aber eine Anforderung war da, die war so hoch, dass ich nichts Halbem, Notdürftigem nachgeben wollte. Schon damals, es sind nun 5 Jahre her, seitdem wir in dieser Stadt umhergingen, hatten wir anderes zu tun, als dort im Scheunenviertel, im 3. oder 4. Hinterhof an der Linienstraße, wo noch Gaslaternen brannten, wo man sich Wasser von einer Pumpe am Randstein holte, in diesen Ziegenstall zu kriechen, wo manchmal einer der jungen Arbeiter ohne ein eigenes Zimmer mit seinem Mädchen im Stroh lag. Es war nicht Keuschheit oder religiöse Neigung, wie ihr sie mir einst vorgeworfen habt. Es war immer nur das andere Verlangen, das mich überwältigte. Das Verlangen, mitzuarbeiten an den Grundlagen, des Gemeinwesens, der Gerechtigkeit. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich weiß jetzt nicht einmal, wie diese Ordnung aussehen sollte. Vielleicht bin ich immer noch irgendwo bei Fournier, Louis Blanc, Blanqui. Auch wenn ich mit meiner Arbeit so weit wie überhaupt nur möglich vorgeschoben im Gegenwärtigen saß. Ebenso wenig kann ich etwas aussagen über meine Vorstellungen von dem Land, für das ich gekämpft habe und dem ich jetzt erliege. Es ist ja längst als Nation nicht mehr da, muss erst wieder erschaffen werden. Oder besser, es ist da in vielen einzelnen Menschen, von denen die meisten verschwinden, wenige nur überleben werden. Und es ist da in euch, die ihr seit langem draußen seid, die ihr in der Fremde etwas davon weitergebt und vielleicht einmal zurückbringt. Die meisten von uns, die jetzt erledigt werden, lassen keine richtungweisenden Bekenntnisse zurück. Was wir ergreifen wollten, ließ sich nie beweisen. Nur Mittelmäßiges konnten wir darüber aussagen. Zwischen uns waren Wissenschaftler, Künstler. Auch ihr Geist reichte nicht aus, um die Welt von unserem Vorhaben zu überzeugen. Ein Bildhauer war dabei, dessen Werk war gering, und ein Schriftsteller, dessen Gedichte und Romane nicht in die Literaturgeschichte eingehen werden. Dennoch arbeiteten sie nicht weniger leidenschaftlich als jene, die vielleicht verschont bleiben und euch etwas hinterlassen, das euch bereichert. Was ich damit meine, das ist, dass sich ihre Leistungen nicht nach erkennbaren Maßstäben bewerten lassen, dass einmal eine neue Waage erfunden werden muss, auf der sich das Gewicht ihres Lebens beweist. Vor ein paar Monaten noch hatte ich es als schade empfunden, nichts mehr wissen zu dürfen von dem, was anbrechen wird. Nun genügt es mir, dass ich nie etwas anderes getan habe, als das, was ich für richtig hielt, auch wenn das Richtige in diesem Augenblick schon wieder verschwimmt. Bin zu ihr geeilt, beim Sonnenaufgang jenes letzten Sonntags. Ihr Gesicht, ich will versuchen, es dir zu schildern. Es war voll, ebenmäßig, der Mund breit, füllig. Ihre Augen waren strahlend und hatten zugleich etwas Lauerndes im Blick. Ihr gewelltes, blondes Haar fiel weich herab zu den Seiten, eine Locke in die Stirn gekämmt. Das besagt nichts. Die Feststellung, dass es über das, was uns am wichtigsten ist, so wenig zu sagen gibt, könnte bestürzen. Aber dagegen erhebt sich die Wahrnehmung, dass es doch vorhanden ist in uns und unserem Dasein die Schwere gibt, an der wir uns wiedererkennen. Und wenn dies alles gleich zu Ende ist, für mich nach einem Zeitraum von nicht einmal 20 Jahren, so kann unsere Bildung sich doch eines anderen Zeitbegriffs bedienen, der alles Vorherige und Folgende umfasst und in dessen großen Ablauf sich die winzige Spanne unseres Lebens einfügt. Ihr Gesicht war ein Scherenschnitt in Filz vor dem Fenster. Am Dachgesims war die Antenne zu sehen, durch die unsere Signale weit weggeführt und die Anrufe des Verbündeten uns nahegebracht wurden. Die entsetzliche Bedrohung wollte uns zueinander treiben. Sie bot sich mir da im unerträglichen Gegenlicht. Wie klein aber wäre alles wieder geworden, da eben doch das Absolute erreicht war. Wie hätte die Scham mich überkommen, die Scham, die ich in dieser Stunde noch tragen müsste, wenn ich dem, was mich an die fleischliche Existenz binden wollte, nachgegeben hätte. Es ging wie immer um die Frage der Verantwortung. Es ging um die Schuld, die wir beim geringsten Fehltritt auf uns zu nehmen hatten. Harrow war in der Nacht festgenommen worden. Ich selbst hatte ihn und mich, indem ich ihn anrief, um ihn zu warnen, verraten. Und ich hätte ihn und mich noch einmal verraten, wenn jetzt der Wunsch in mir gesiegt hätte, ein gewöhnlicher Sterblicher zu sein. Alles, was greifbar war, wurde wesenlos. Was bestand, war einzig das Unfassbare, in dem wir uns selbst überwunden hatten. Libertas, 10 Jahre älter als ich, schien jetzt viel jünger zu sein als ich. Sie war das Kind. Ich sah den Schlusspunkt. Sie hatte noch nicht einmal richtig erfasst, was ich zutrug. Sie glaubte noch an ein Weiterkommen. Sie tat etwas, das mich erstarren ließ. So sehr war sie noch von der Vorstellung ihrer Unverletzbarkeit befangen, dass sie den Koffer packte. Angesichts unseres Untergangs packte sie Strümpfe, seidene Wäsche, Schmuck, Toilettenutensilien ein, führte Telefongespräche, meldete ihren Besuch an bei einer Gräfin von Langenstein in Baden, einer Verwandten. Sie stammte selbst aus dem Hochadel, Schloss Liebenberg bei Oranienburg war der Sitz ihrer Familie. Ihr Vater, Fürst zu Eulenburg, befand sich in England. Ihre Schwester Otora lebte in Schweden, eingeheiratet ins Geschlecht der Douglas. Von dort erwartete sie Hilfe. Graf Archibald, der Armeechef, befreundet mit Dignitaren des Deutschen Reichs, würde seine Beziehungen zu Nutzen verstehen. Und während ich die Unsern dahinhetzen sah, um belastendes Material zu vernichten, um die Sendegeräte zu beseitigen, um für sich, ihre Angehörigen, noch ein Versteck zu finden, erzählte sie mir von ihrer Familiengeschichte, von den Jagden der schwedischen und deutschen Feudalherren in den Wäldern Brandenburgs, von der Burg Langenstein, dem Raubritternest aus dem 8. Jahrhundert, über der Clan der Douglas verfügte. »O Herakles, wie kalt deine Wangen sind«, sagte sie, als sie mir übers Gesicht strich. »Aber versteh mich, ich berichte dies nur, weil ich weiß, welchen Weg sie gehen musste, wie sie in weniger als 4 Monaten ein ganzes Leben einholte und dies zur Reife brachte. Falsch, aber es muss so stehen bleiben. Zum Ändern kein Platz. Sie, die ich vorhin noch durch den Stein hatte schreien, nach mir rufen hören, lebte noch lange im Glauben, dass sie loskommen werde. Ihre letzte Stunde in Freiheit, auf dem Anhalter Bahnhof, schon im Zug mit ihrem Koffer, blieb für sie der Beginn einer Reise, die nur unterbrochen wurde und sich fortsetzen ließ. Ihre Schwester war aus Schweden gekommen, ihre Mutter und der schwedische Gesandte waren bei der Regierung vorstellig geworden. Der Generalfeldmarschall, der doch ihr Trauzeuge gewesen war, würde sie nicht im Stich lassen. Der gesamte diplomatische Apparat arbeitete für sie. Selbst der Urteilsspruch, Mitte Dezember, hatte ihr noch nicht die Hoffnung auf eine Wende rauben können. Manchmal war ihr Lachen zu hören gewesen, draußen auf den Korridoren der Untersuchungsgefängnisse. Diese Korridore, hier schwirren die geflüsterten Andeutungen, die unser Ohr erreichen, wenn wir betäubt am Arm der Wächter hängen. Diese Mauern, durch sie hindurch dringen die Botschaften, die aus dem Laut einer Stimme bestehen, dem Rhythmus von Schritten, selten aus einem Wort, und die wir mit unseren überwachen Sinnen verstehen. Viel wäre zu sagen über den Abgrund, in den jeder von uns gesunken ist, über den Stein, den wir schmecken, der durch unsere gedankliche Anstrengung manchmal schon porös zu werden scheint, wie Teig, in den die Finger sich hineinwühlen können. Und fühlen die Hände dann doch die Härte, dann ist dies ein verwirrendes Gefühl. Überhaupt, wenn es für mich in den letzten Monaten die Schulung noch weitgehend ungenutzter Hirnfähigkeiten war, so war das Bezeichnende daran stets, dass eine Einsicht, eine Erleuchtung ebenso plötzlich, wie sie aufgetreten war, wieder erlosch. Weißt du noch, wie wir früher diese Gedankenübungen betrieben haben? Meist gingen wir von einem Traum aus, gelangten zu Visionen, die alles Bisherige überflügelten.